Sommer nicht mehr weit ist. Und der Himmel violett. Und der Himmel violett. Gebenedeit war die Frucht deines Leibes. Falco Aida. Hallo. Bist du zu betrunken zum Sprechen oder was? Jo, Mucke. Ist das jetzt deine Einleitungswillkommensmelodie, dein Jingle? Alles fit? Ja, passt der Jingle. Bling, ding, ding, bling, ding. Hallo. Nein. Und wie kommst du, dass du betrunken bist? Du hast dir zu viel Wein geschenkt. Haben wir es schon. Der Bling Bling. Nico. Warum? Ich bin nicht betrunken. Nein. Mit mir ist noch nicht viel anzufangen. Ich muss hier essen. Warum? Ich muss arbeiten morgen. Hier, normale Stimme. Warte mal. Ah, hallo. Test 1, 2, 3. Aber ich kann sie nicht hören. Onkel, grüß dich. Alles fit? Wie hast du das eingerichtet? Ja. Hat dir das denn wenigstens jemand zubereitet? Hallo. Wie? Kannst du mich nicht hören? Was meinst du? Dusty Tape. Meinst du, wie ich die Effekte eingerichtet habe hier, oder? Muss er einfach dazwischen. Also, war jemand anders. Ich bin ein kleines Schwein. 1, 2, 3, Freddy kommt vorbei. 1, 2, 3. Nicht alles auf den Tisch packen. Broke. Test 1, 2. Test 1. Eins, zwei, drei.

Thank you. hört man da was? Sehr gut. Auch gut. Thank you. Meine Wohnung. Ja, genau, und auch das mitmachen. Von den Leuten. Nein, ich hab keine Wohnung. Doch. Wo Mampel. Ja, aber Mampel habe ich nur hier im Zimmer. Aber Wiedergabe habe ich in der ganzen Wohnung. Ah, okay. Das ist ja witzig. Ich kann in der Küche meine Spielsound lauschen oder andersrum. Wenn ich Spiel schlucken, denke ich auch über den Köchel. Aber dann mit der Freundin. Das Radio läuft und läuft und läuft. Und dann immer denke ich, das ist aber schon laut und stressig, der Sound. Und kurze Zeit drauf fällt mir auf, dass er als Spring-Sound benötigt wird. Ja. Genau. Passiert regelmäßig. Da muss man. Ja, ich weiß. Du hast doch keine Nummer. Ich weiß nicht. Beeil dich mal. Ich kann da nichts nachhelfen. Drums.